So aber steht es geschrieben im goldenen Buch der Stadt Wuppertal. Was steht da? Nichts. Dann ist ja gut. Nichts, nichts ist gut. Denn wahrlich, wahrlich, ich sage euch, sobald die letzte Stimme abgegeben, die letzte Urne ausgezählt, so dann wird ein Heulen und Zähneklappern das Land erfüllen und es werden beginnen die letzten Tage der Menschheit. Dann wird die Eisenfaust den Samthandschuh abstreifen, wird der Wolf die Kreide ausspeien und es wird das Blaue vom Himmel sich färben zum Tiefschwarz der Hölle. Denn das letzte Versprechen gefällt, die letzte Parole verklungen, die letzte Prognose geplatzt, dann wird es so kommen, wie alle wussten, dass es kommen muss, nämlich knüppeldick. Denn so steht es geschrieben im Buch der Grausamkeiten. Ihr werdet sein ein Volk von Leih- und Kurzarbeitern. Man wird euch gnadenlos schröpfen und zur Ader lassen. Mit eurem Blut werden die Lohnverzichte unterschrieben. Mit eurem Schweiß werden die Fleischwölfe geschmiert. Mit euren Tränen werden die goldenen Badewannen der Reichen und Schönen gefüllt. Und während die Krisengewinnler und Abfallverwerter auf dem Elend schwimmen wie die Fettaugen auf der Brühe, werdet ihr in unbeheizten Freibädern an Unterkühlung verenden. Und kein Bademeister wird da sein, um euch aus den ungeklärten Brackwassern zu fischen. Kein Rettungssanitäter wird die Ersoffenen freiwillig beatmen. Und wer lebend dem verseuchten Schwimmbecken entsteigt, den werden Ganzkörperpilzbefall, Diarrhoe und Schleimhautfraß dahinraffen. Sie werden den Bäckern die Butter von den kleinen Brötchen nehmen. Und wenn es den Hungernden nach Spielen verlangt, dann wird es heißen, was soll das Theater? Das wird ohnehin morgen geschlossen. Denn auf den morschen Brettern, die einst die Welt bedeuteten, rezitieren heute schon brotlose Schauspielkünstler aus ihren Kündigungsschreiben. Euer Leben wird sein ein freudloser Mastgänsemarsch auf dem schmalen Grat zwischen Kleiderkammer und Suppenküche, zwischen Hausfrauenkredit und Privatinsolvenz, zwischen Zwangsräumung und Lohnpfändung. Eure Kinder werden Guido heißen und Horst, Annette und Ursula. Und sie werden doof sein wie die Bretter, dumm wie das gedroschene Bohnenstroh, faul wie der Sack, auf dem der Knüppel der Schultauglichkeitsprüfung tanzt. Sie werden von depressiven Lehrern in verschimmelten Klassenzimmern im Leistungskurs Verlieren unterrichtet. Man wird ihnen ihre erbärmlichen Kopfnoten auf die Stirn tätowieren und selbst auf ihrem dritten oder vierten Bildungsweg werden sie horrende Gebühren zahlen für überfüllte Studiengänge, an deren Ende die amtlich beglaubigte Kopie einer Praktikumsbescheinigung auf sie wartet. Ja, es wird ein Reif fallen auf viele Träume. Es wird ein Essig werden aus mancherlei Wein. Für die künftigen Geschäfte wird es heißen Sense. Und für die Ernten, die da kommen, Fehlanzeige. Und die da meinen, sie hätten genug gelitten, die werden sich wundern. Nämlich das war noch gar nichts. Also lass deine Schuhe wieder mit Eisen besohlen. Besorg dir einen Mantel, der lange hält, und vor allem entstell dein Gesicht. Wer menschlich aussieht, ist schon verloren. Genau so ist es. Sehr gut, Sie. Ich sag's mal, aber nicht genug. Den behalten wir. Der ist geflossen. Nummer 210. Tobin. Hallo und herzlich willkommen zum 210. Kompott, den ich am heutigen Freitag, dem 21. Mai 2010, aufgenommen habe. It is 13:33. Jawohl. Und heute ist es Frühling, Sommer. Es ist nämlich sonnig. Und das schon den ganzen Morgen. Das ist mir sehr recht. Das Intro habe ich übrigens aus Neues aus der Anstalt Nummer 35, der neuesten Sendung, geklaut. Und dem nichts mehr hinzuzufügen. Inhaltlich gibt es aber ansonsten die gewohnte Dreiteilung, also zwei Teile Politik, vor allem Politik, ein Teil Tech, Space, Mafia, Meet, LHC-Meldungen. Und was ihr euch jetzt gerade genau auf die Ohren packt, das ist dann Teil 1 Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der ich im Wesentlichen die unfähige Regierung deponiert habe. Aber neben der unfähigen Regierung war da noch ein kleines bisschen Platz, deswegen habe ich da auch noch ein paar NRW-Meldungen daneben gelegt und ein paar Kleinigkeiten. Kalik, 13 Grad, sunny, cool greetings. Wobei ich das mit dem cool irgendwie nicht bestätigen kann. Und irgendwas macht hier komische Flappgeräusche. Okay, das ist das Kabel. Egal. Die 13 Grad, die Windchillen wie 13 oder Comfort Level wie 12. Wind macht 15 bis 22 km/h aus dem Northwest. Kurz, es ist sonnig. So richtig sonnig. Aber wenn es nur das Kabel ist, warum macht das dann? Egal. So, da bin ich dann wieder. Und so cool finde ich das gerade gar nicht. Tatsächlich. Ein Motorflugzeug. Hat sich ja in der letzten Folge, auch in jeder Teilfolge, versteckt. Das ist mir nur in der ersten nicht aufgefallen. Ja, so, wie gesagt, da bin ich dann wieder. Meet. Komm mal her. Meet erstmal der Regierung. Da hätten wir dann Kotzkritik. Schawan kritisiert massiv Kochs Sparpläne. Berlin. In der Union zeichnet sich ein massiver Streit über die Vorschläge von Hessens Ministerpräsident Roland Koch. Kotz. Kotz heißt er doch. Nicht Koch. Kotz. Für Einsparungen im Bildungsbereich und bei der Kinderbetreuung ab. Wer jetzt für die Kürzung des Bildungssystems plädiere, versündige sich an der Zukunft, sagte Schawan der Süddeutschen Zeitung. Bildungspolitik sei moderne Sozialpolitik. Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich hingegen teilt Kochs Standpunkt. Mehr Geld mache nicht automatisch klüger, sagte er der Financial Times Deutschland. Ja, aber wenn man kein Geld mehr für Bildung ausgibt, dann macht das auch nicht unbedingt klüger, eher im Gegenteil. Habe ich mir letzten Freitag die dpa-Meldung datiert auf 8.26 Uhr. By the way, es ist übrigens noch genau eine Woche bis zum iPad. In diesen Minuten. Ja. Jedenfalls, Merkel hat sich dann auch gegen Koch gewandt. Kanzlerin Angela Merkel hatte die Sparvorschläge von Hessens Ministerpräsident Roland Koch in den Bereichen Bildung, Forschung und Kinderbetreuung zurückgewiesen. Angesichts der laufenden Beratungen über den Haushalt 2011 habe es zwar keinen Sinn, Vorfestlegungen vorzunehmen, sagte Vizeregierungssprecherin Sabine Heimbach. Klar sei aber auch, dass gerade Bildung und Forschung einen Schwerpunkt für Schwarzgeld darstellten. Das sei so auch im Koalitionsvertrag festgeschrieben. Ja, an den fühlt Koch sich doch nicht gebunden. Außerdem macht es auch viel mehr Spaß, wenn man erstmal wild rumpöbelt. Na, aber hey, das ist dann immerhin 13.03 Uhr. Vom vergangenen Freitag. Dann hat Hotte Göhler bei der Vorstellung des neuen Bundesverfassungsgerichtspräsidenten Voskuhle sich auch nochmal geäußert. Bundespräsident Horst Köhler hat kritisiert, dass die Politik strittige Fragen immer häufiger nach Karlsruhe verweist, anstatt sie selbst zu lösen, schreibt die Tagesschau. Wer etwas nicht erreiche, rufe das Bundesverfassungsgericht an, sagte Köhler bei einem Festakt zur Einführung des neuen Gerichtspräsidenten Andreas Voskuhle in Karlsruhe. Aber das Bundesverfassungsgericht ist nicht gedacht als Ersatz für Politik, fügte das Staatsoberhaupt hinzu. Es sei eine Anomalie demokratischer Politik, wenn eine im Parlament überstimmte Minderheit versuche, ihre politische Konzeption via Karlsruhe doch noch zu Gehör oder gar zur Durchsetzung zu bringen, obwohl sie weiß, dass sich die fragliche Mehrheitsentscheidung aller Wahrscheinlichkeit nach in den Grenzen des verfassungsrechtlich Erlaubten hielt, sagte Köhler. Mit jedem Gang nach Karlsruhe gebe die Politik ein wenig Terrain zur selbstständigen Gestaltung auf. Also, wo ich es nachvollziehen kann, so eine Kritik, ist bei so Geschichten wie jetzt hier da der Griechenlandhilfe, wo irgendwie relativ klar war, dass da eine Verfassungsbeschwerde relativ wenig Aussicht auf Erfolg hat. Wo ich es nicht nachvollziehen kann, was Hotte da von sich gibt und in der Allgemeinheit, wie es hier formuliert ist, ist bei so Dingen wie offensichtlich verfassungswidrigen Gesetzen, die ein Herr Bundespräsident unterschreibt und zur Not unter Bauchschmerzen. Na, also ich meine, das letzte Beispiel eines offensichtlich verfassungswidrigen Gesetzes, was mir so spontan, ohne drüber nachzudenken, einfällt, ist das Zensursola-Gesetz. Da gab es genügend Ansätze, um zu sagen, dieses Gesetz ist vielleicht irgendwie nicht ganz verfassungskonform. Na, wer sich dagegen vor das BVFG wendet, der hat also durchaus eine gewisse Aussicht darauf, dass er dann auch Erfolg haben könnte. Na, aber auf die Idee kommt Trotte nicht. Mal ganz davon abgesehen, dass Gesetzgebung am Rande des Verfassungslimits, was ja in Sachen Vorratsdatenspeicherung zum Beispiel jetzt gefordert ist, so frei nach dem Motto, ja, schreibt doch das Urteil aus Karlsruhe ab. Dann habt ihr ein Gesetz, das ist eben gerade noch innerhalb des verfassungsrechtlich erlaubten Rahmens. Ja, die Verfassung sagt nicht, das ist das absolute Limit, sondern eigentlich, so ganz blöd war der Staat mal gedacht, als der bewegt sich locker innerhalb des verfassungsrechtlich Erlaubten und nicht immer am Rande des gerade noch Erlaubten. Na, also, ja, Hotte. Also der ist ja irgendwie putzig. So, ja, jedes Mal, wenn sich jemand nach Karlsruhe wendet, dann ist das ja böse. Na, also, ja, das ist aber das Recht eines jeden Bürgers. Und wenn die Mehrheit der Abgeordneten im Bundestag Scheiße beschließt, dann darf auch ein einzelner Bürger dieser Mehrheit widersprechen. Und wenn dann das Gericht in Karlsruhe dem zustimmt, dann hat offensichtlich die Mehrheit der Abgeordneten nicht recht. Na, schlicht und ergreifend. Na, und übrigens auch ein Herr Bundespräsident, der das Gesetz ja zwischendurch auch nochmal auf seinem Tisch gehabt haben muss. Na, das fällt dem Herrn Bundespräsidenten aber irgendwie nicht auf. So, Merkel hat dann aber auch angekündigt zu sparen. Merkel schwört Bürger auf Sparkurs ein. München, Kanzlerin Angela Merkel hat die Bundesbürger auf einen deutlichen Sparkurs eingeschworen. Deutschland habe seit vielen Jahrzehnten über seine Verhältnisse gelebt, sagte Merkel beim Ökumenischen Kirchentag in München. Die Verankerung einer Schuldenbremse im Grundgesetz sei deshalb wichtig gewesen. In den kommenden Wochen werde eine Kernfrage deshalb lauten, wo können wir sparen? Da werde sich dann der Zusammenhalt der Gesellschaft zeigen, sagte die Kanzlerin. Deutschland hat über seinen Verhältnissen gelebt? Nee, eigentlich eher im Gegenteil. Na, da hieß es dann immer Lohnzurückhaltung, bloß nicht so viel Geld ausgeben. Na, und jetzt in die Krise reinsparen gehört auch nicht unbedingt in die Ecke besonders intelligente Ideen. Na, da gibt's irgendwie so Handvoll Regeln, wie man aus einer Krise wieder rauskommt. Da steht definitiv nicht mit bei, sparen koste es, was es wolle, sondern eher im Gegenteil. Na, aber reinsparen, das verlängert die Krise nur. Ich meine, ja, wenn wir dann überhaupt keine Löhne mehr kriegen als Arbeitnehmer, dann werden wir die Binnenwirtschaft ja total ankurbeln, ne? Und das wird auch total großartig für die Exportwirtschaft, wenn die Bürger dann alle von Hartz IV leben. Na, das ist großartig, das ist riesengroß. Da frage ich mich immer, was hat die Frau geraucht? Aber gut, das ist ja der neoliberale Nonsens, den sie da schon seit Jahrzehnten von sich gibt. Beziehungsweise den die jeweiligen Regierenden seit Jahrzehnten von sich geben. Und ja, auch Rot-Grün hat ja diese neoliberale Nonsens mitgespielt. Na, machen wir uns da mal keine Illusionen. Hartz IV ist ja auf Gerhard aufgebaut, auf seinen Schultern entstanden. Na, das ist ja gar nicht mal eine reine neoliberale schwarz-gelbe Politik. Wobei, es ist schwarz-gelbe Politik, aber eben nicht von Schwarz-Geld. Aber ja. So, und dann haben die Städte und Gemeinden eine Befürchtung, nämlich ein 15-Milliarden-Defizit befürchten. Die Städte und Gemeinden schlagen Alarm. Ihnen droht nach Einschätzungen des Städtetages die größte Haushaltskrise seit Bestehen der Bundesrepublik. In diesem Jahr rechnen die Kommunen mit einem Defizit von 15 Milliarden Euro. Das sind 3 Milliarden mehr als bisher erwartet. Der Städte- und Gemeindebund verlangte ein Leistungsmoratorium. Übrigens, 15 Milliarden sind wie viel Prozent von dem, was alleine in die Hyperreal Event Horizon reingezogen ist? Das ist nicht mal ein Viertel. Na? Irgendwas jenseits 100 Milliarden hat der Staat in eine einzige Bank reingesteckt. Hier haben wir alle Städte und Gemeinden zusammen. Die haben 15 Milliarden weniger als erwartet. Oder 15 Milliarden miese. Na, das ist verglichen mit dem, was also in die Bankenrettung gestopft wurde, ist das gar nichts. Überhaupt nichts. Na, und da fange ich noch nicht mal an, von den knapp 500 Milliarden zu reden, die ja offiziell für die Banken zur Verfügung gestellt wurden. Na? Also die 15 Milliarden, das ist eigentlich überhaupt nichts. Wenn man das mal so in Verhältnisse setzt. In welchen Größenordnungen sich denn der Staat inzwischen so bewegt. Üblicherweise. Dann fällt einem irgendwie schon auf, dass da so eine leichte Diskrepanz zwischen Geld für Banken und Geld für Gemeinden und Städte besteht. Die Politik dürfe in den nächsten 3 Jahren keine neuen Leistungen beschließen oder bestehende erhöhen. Anstatt irgendwie mal auf die Einnahmenseite zu gehen und zu fordern, wir wollen aber dann mehr Geld. Na, ich meine, okay, eine Forderung nach mehr Geld würde auch nicht durchkommen, aber man kann es ja zumindest erstmal fordern, damit sich dann offiziell Leute dagegen wenden müssen. Solange man noch nicht mal mehr fordert, braucht man auch nicht erwarten, dass sich irgendetwas tut. Trinitrat, holala. Ich mag diese Schranke. Vor allen Dingen, wenn ich die timingmäßig richtig drauf habe. Aber ja, gab es letzten Freitag 17.19 Uhr die Meldung. So, dann will die Regierung längere Atomlaufzeiten ohne Bundesrat durchsetzen. Die Meldung hat dann auch die ganze Woche sich gehalten. Berlin, die Bundesregierung will längere Laufzeiten für die deutschen Atomkraftwerke ohne die Beteiligung des Bundesrates durchsetzen. Bei einer Verlängerung der Laufzeiten werden wir ein verfassungskonformes, zustimmungsfreies Gesetz haben, sagte Kanzleramtsminister Ronald Pofalla der WAZ Mediengruppe. Bundesumweltminister Norbert Röttgen war bislang davon ausgegangen, dass eine Verlängerung der Atommeilerlaufzeiten vom Bundesrat mitbeschlossen werden muss. So, da ist nämlich eine interessante Debatte aufgegangen. So frei nach dem Motto, ja, aber die Atomlaufzeitverkürzung hätte ja Rot-Grün auch ohne den Bundesrat beschlossen. Was dabei nicht erwähnt wird, ist, dass unter anderem Hessen und ich glaube noch irgendein anderes Bundesland sich damals auch schon öffentlich dagegen gewandt haben. Und was man bei dieser ganzen Debatte dann auch mal, wenn man sich mal ganz scharf anguckt, sich auch mal überlegen kann, Atomlaufzeiten verringern ist sicherheitstechnisch eher praktisch. Atomlaufzeiten verlängern hat sicherheitstechnisch eher negative Auswirkungen. Ne, gerade wenn die alten kaputten Meiler noch weiterlaufen sollen. Denn ist das gefährlich. Zu sagen, da dürfen aber die Bundesländer nicht mitstimmen, ist dann schon in der Kategorie dreist. Aber hey. Na, also Pofalla meint, man müsste den Bundesrat ja gar nicht mit einbeziehen und diese Verlängerung, die kriegen wir jetzt so durch. Na, auch wieder so ein Fall von, hätten sie das mal vor der NRW-Wahl gemacht, dann hätten sie es nämlich durchdrücken können mit dem Bundesrat. Jetzt müssten sie es gegebenenfalls gegen den Bundesrat durchdrücken und ein zustimmungspflichtiges Gesetz können die da aufhalten. Ein nicht zustimmungspflichtiges Gesetz wie das Zensursolar-Gesetz, was eigentlich rein juristisch überhaupt gar nicht ein Bundesgesetz hätte sein dürfen, das winken die ja einfach so ab. Es sei denn, ihnen ist eingefallen, dass sie irgendwie was dagegen haben. Aber ja, na, habe ich mir hier am Samstag reingeklebt. Auch von Samstag kommt noch mehr Kotzkritik. Weiter Kritik an Kochs Sparvorschlägen. Hessens Ministerpräsident Roland Koch steht wegen seiner Sparvorschläge in den Bereichen Bildung, Forschung und Kinderbetreuung weiter in der Kritik. Der IHK-Präsident Hans-Heinrich Driftmann lehnte diese Kürzungen ab und sprach sich stattdessen dafür aus, die Rentengarantie abzuschaffen. Es sei zwar richtig, endlich mit Sparen anzufangen, in 2 Bereichen sollte es aber definitiv keine Kürzungen geben, nämlich bei Kindern und Familie. Das sagte er der Neuen Osnabrücker Zeitung. Der Chef der Wirtschaftsweisen Wolfgang Franz nannte Kochs Kürzungsvorschläge kontraproduktiv. Wenn also zu gut Deutsch selbst der Wirtschaftstrottel da, der regelmäßig damit auffällt, dass er irgendwelche total dämlichen Vorschläge in den Raum stellt, das kontraproduktiv nennt, das würde mir zu denken geben an Kochs Stelle. Ich weiß auch nicht. Liegt vielleicht an mir, aber, ne? Da stehen übrigens 3 Pferde. Aber ja. Na, also, ja. Samstag, 7.26 Uhr. So, Kotz spart dann weiter. Sponn laut Tagesschau, weil die Sponn-Meldung mir nämlich viel zu lang war, habe ich die Tagesschau-Meldung genommen. Hessens Ministerpräsident Roland Koch hat in der Debatte um Einsparungen noch einmal nachgelegt, obwohl seine Parteikollegin Kanzlerin Angela Merkel bereits ein Machtwort gesprochen hat. Anders als Merkel beharrt Koch auch auf Kürzungen bei der Bildung. So schwer es fällt, wir werden das Ziel für Bildung verschieben müssen, sagte er dem Spiegel. Das Versprechen, ab 2015 rund 13 Milliarden Euro jährlich für Bildung auszugeben, müsse wegen der Wirtschaftskrise abgeschwächt werden. Koch warnte zugleich, dass Steuererhöhungen fällig werden könnten, sollte die Bundesregierung keinen harten Sparkurs durchsetzen. Wir können Steuererhöhungen nur vermeiden, wenn wir die staatlichen Ausgaben entsprechend den Vorgaben der Schuldenbremse senken. Es seien Kürzungen in gewaltiger Größenordnung notwendig. Ja, ich meine, vielleicht irgendwie mal dahin zu gehen, wo das Geld ist, bei den Reichen, und da einfach eine klitzewinzige Steuer einzuführen. Auf die Idee kommt irgendwie keiner. Na, weil wenn man irgendwie sagt, keine Ahnung, 0,1% Vermögenssteuer für mal ein, da hat man... Wenn man dann noch irgendwie dafür sorgen kann, dass die Leute nicht sofort ihr gesamtes Geld offiziell woanders hin verschiffen, hat man gigantische Mehreinnahmen. Aber auf die Idee kommt da irgendwie keiner. ist jedenfalls auch von Samstag. Dann ist die Diskussion über Sparkurs voll entbrannt. Berlin, in der schwarz-gelben Regierung ist die Debatte über einen scharfen Sparkurs angesichts der Eurokrise voll entbrannt. Hessens Ministerpräsident Roland Kotz legte im Streit mit Kanzlerin Angela Merkel um Sparmaßnahmen bei der Bildung nach. Das Versprechen, ab 2015 rund 13 Milliarden Euro jährlich für Bildung auszugeben, müsse wegen der Wirtschaftskrise abgeschwächt werden, sagte Koch dem Spiegel. Merkel sagte der SZ zu Kochs Vorschlägen bei Einsparungen in der Kinderbetreuung, sie halte nichts davon, die Betreuung der unter Dreijährigen in Frage zu stellen. Na, also die hat den Kerl nicht im Griff. Nicht, dass das irgendwie überraschend wäre, das war vorher schon bekannt, dass sie den Kerl nicht im Griff hat. Aber ja, sparen, sparen, in die Krise reinsparen. Dann hat Schäuble einen Katalog vorgelegt, habe ich aus der Tagesschau geklaut. Nach dem Euro-Rettungsschirm bereitet Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble einen Magazinbericht zufolge einen Vorstoß zur nachhaltigen Stabilisierung der Gemeinschaftswährung vor. Am kommenden Freitag, also heute, wolle der Minister in Brüssel entsprechende Maßnahmen in die dafür einberufene EU-Ratsarbeitsgruppe zur Reform der Währungsunion einbringen, die bis zum Herbst Ergebnisse liefern sollte, berichtet die Wirtschaftswoche. Bundesfinanzminister Schäuble hat Medienberichten zufolge Vorschläge, wie der Euro langfristig stabilisiert werden kann. Experten seines Hauses hätten in einem internen Arbeitspapier ein 12-Punkte-Programm erarbeitet. Darin verlange das Bundesfinanzministerium unter anderem die Einrichtung eines festen Krisenbewältigungsrahmens für die Eurozone und eine objektive Überwachung der Nationalstaaten durch einen Kreis unabhängiger Forschungsinstitute bis hin zur Einrichtung eines europäischen Sachverständigenrates. Der solle Alarm schlagen, wenn Mitgliedsländer zu optimistische Haushaltszahlen präsentierten. Zum Beispiel bei Deutschland. Schäuble will dem Bericht zufolge jetzt auch eine Schuldenbremse für Europa nach deutschem Vorbild in die Verhandlungen einbringen. Zur Disziplinierung schlage der Bundesfinanzminister den Entzug des Stimmrechts eines Euro-Staates für mindestens ein Jahr und Bußgelder vor, wenn dieses vorsätzlich gegen das europäische Wirtschafts- und Währungsrecht verstoße. Für den Notfall solle es künftig auch ein geordnetes Insolvenzverfahren für überschuldete Euro-Staaten geben. Was wieder nicht genutzt werden wird, ne? Weil wenn man denn Griechenland mal in die Insolvenz rutschen lassen würde, zu gut Deutsch, Griechenland erklärt sämtliche Schulden bei irgendwelchen Banken nicht zurückzahlen zu können. Flump. Na, das ging ja nicht, weil dann ja die Banken implodieren würden und die Banken sind ja wichtig. Na, also geordnete Insolvenz won't happen. Mal ganz davon abgesehen, dass ich mich eh immer frage, was die da alle mit der geordneten Insolvenz haben. Na, aber ja, Schuldenbremse für die EU-Staaten ist auch in der Kategorie dämlich, weil die Schuldenbremse im Wesentlichen dafür sorgt, dass den Staaten plötzlich die Hände gebunden werden. Na, wenn es ihnen beschissen geht, dann dürfen sie nicht mal Schulden aufnehmen. Oder anders ausgedrückt, die Staaten haben plötzlich überhaupt gar keine Mittel mehr, irgendwas zu machen. Das haben sie jetzt schon mit dem Euro nicht. Sie können nicht an der Währung rumfrickeln, was sie sonst gemacht hätten. Oder anders ausgedrückt, die Staaten haben dann überhaupt gar keine Macht mehr, gar nichts mehr. Hey, klasse. Das hat toll gemacht, Schäuble. Hat ja Asmussen das irgendwie ins Gehör geblasen? Dann warnt die EU, in der EU-Kommission gibt es Vorbehalte gegen einen zu strikten Sparkurs einzelner Mitgliedstaaten. Länder mit finanziellem Spielraum sollen nach Ansicht von Wirtschaftskommissar Olli Rehn die Konsolidierung ihrer Haushalte langsam angehen. So könnten sie dazu beitragen, dass die Gemeinschaft nicht in die nächste Rezession rutsche, sagte der Finne in Zagreb. Diese Mahnung dürfte sich auch an Deutschland richten, das im Vergleich zu anderen EU-Staaten die geringste Defizitquote aufweist. Na? In die Krise wieder reinsparen. Ganz tolle Idee, weil man da ja auch wirklich der Wirtschaft mithilft. Und weil man dann vor allen Dingen, indem man der Wirtschaft nämlich nicht hilft, sich auch in Zukunft die Steuern noch vermiest. Sich also zu gut Deutsch die Krise einfach nochmal ein bisschen obendrauf verlängert. Und wenn man das konsequent genug durchzieht, dann kommt man aus der Krise nie wieder raus. Na, aber sparen, sparen, sparen, sparen und sparen. Wozu war das doch gleich gut? Ja, aber hey. Habe ich mich ja auch noch am Samstag reingeklebt. Von Sonntag. Merkel lehnt dann übrigens Tobin ab. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat eine Finanzmarkttransaktionssteuer erneut abgelehnt. Bei der Eröffnung des Bundeskongresses des Deutschen Gewerkschaftsbundes, DGB, in Berlin, sagte sie, eine solche Abgabe treffe auch die Unternehmen. Wir müssen schauen, dass auch, was auch international durchsetzbar ist, sagte die CDU-Chefin. Ja, die Aussage, die rudert dann auch gleich nochmal, ne? Was international durchsetzbar ist. Kommen wir gleich noch zurück drauf. Wobei, ich weiß nicht, ob wir es noch in dieser Teilfolge tun, aber ja. Die Kanzlerin plädierte für die vom IWF empfohlene Finanzaktivitätssteuer, die auf die Gewinne von Finanzmarktunternehmen oder auf Gehaltszahlungen wie etwa Managerboni erhoben werden soll. Wer da dann von betroffen sein wird, also je nachdem, wie das Ding ausformuliert ist, aber wenn es ungeschickt formuliert ist, wie ich davon ausgehe, dass es wird, dann wird es einfach mal jede Gehaltszahlung betreffen. Und damit auch die Hartz-IV-Empfänger wieder. Oder die Leute, die trotz Hartz IV noch arbeiten oder mit Hartz IV noch arbeiten oder arbeiten und trotzdem Hartz IV kriegen, genau genommen. Ja, aber hey. Ja, also Merkel hat gesagt, was international durchsetzbar ist. Das behalten wir mal eben im Hinterkopf. Seehofer will dann übrigens eine Finanztransaktionssteuer. Die CSU plädiert für eine Finanztransaktionssteuer zur Eindämmung der Spekulation. CSU-Chef Horst Seehofer setzte sich in der ZDF-Sendung Berlin direkt für eine solche Steuer ein. Man müsse die Finanzbranche insgesamt, der man zum großen Teil diese Wirtschafts- und Finanzkrise zu verdanken habe, bei der Bewältigung der Kosten auch heranziehen, sagte Seehofer. Vor allem die FDP lehnt eine Finanztransaktionssteuer ab. Ja, das hatten wir ja nur letzte Woche. Die FDP fuchtelt mit Koalition, sobald man irgendwie nur andeutet, man könnte mal irgendwie darüber nachdenken wollen, den Finanzhaien auch mal irgendwie in den Hintern treten zu wollen. Was dann zu eigenartigen Reaktionen führt. Aber ja. So, am Montag hat Röttgen dann verkündet, Atomlaufzeiten wären tendenziell zustimmungspflichtig. Die Diskussion über die Frage, ob der Bundesrat längeren Laufzeiten von Atomkraftwerken zustimmen muss, dauert an. Bundesumweltminister Norbert Röttgen hält daran fest, dass eine Laufzeitverlängerung tendenziell der Zustimmung des Bundesrates bedarf, sagte er der Frankfurter Rundschau. Kanzleramtsminister Roland Pfeffer hatte dagegen am Wochenende angekündigt, die Bundesregierung wolle längere Laufzeiten ohne die Beteiligung des Bundesrates durchsetzen. Ja, wie gesagt, da habe ich mich ja eben schon mit befasst. Eine Verlängerung ist ein bisschen was anderes als eine Verkürzung. Dann haben sich übrigens diverse Unionspolitiker gegen Kotz gewandt. Der Vorstoß von Hessens Ministerpräsident Roland Koch über Einschnitte auch im Bildungssektor sorgt in der Union weiter für Streit. Bundestagsfraktionschef Volker Kauder sagte im ZDF-Morgenmagazin, im Koalitionsvertrag sei ausdrücklich eine Bildungsrepublik Deutschland als Politikziel formuliert worden. Die Politik müsse Sparpotenziale in anderen Feldern suchen. Auch der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Hans-Peter Friedrich, sprach sich gegen Abstriche in der Bildungspolitik aus. Ich meine, was dann am Ende rauskommen könnte, wäre sowas wie, ja, okay, bei der Bildung sparen wir nicht, aber dafür sparen wir bei Hartz. Weil die Leute haben ja immer noch zu viel Geld, ne? Und anstrengungsloser Wohlstand und bla und Fasel. Na, ich meine, der Koch, der ist nicht so blöd, wie er aussieht. Der weiß, was er tut. Dann hat die CSU gefordert. Die CSU stellt Bedingungen für eine Zustimmung zum 750 Milliarden Rettungsschirm für den Euro. Kanzlerin Angela Merkel müsste verbindliche Zusagen zur Regulierung der Finanzmärkte vorlegen, hieß es aus CSU-Kreisen in Berlin. Übrigens, ne, CSU-Kreise und so weiter. Ich find's ja putzig, dass Merkel die, wie war das? Vor 2 Jahren war der Bankenbumm. Seitdem hat die ihren fetten Hintern noch nicht ein einziges Mal in die Höhe bekommen, um überhaupt mal irgendwas zu tun. Um den Banken überhaupt mal irgendwie eine Form von Regulierung angedeihen zu lassen. Und ja, auch die CSU, die da in der Regierung mit rumgesessen hat die ganze Zeit, hat ihren fetten Hintern auch nicht in die Höhe bekommen. Ich find's schon Kategorie putzig, jetzt kippt also Griechenland um und jetzt fällt den ganzen Leuten auf, dass man ja eigentlich mal anfangen könnte, an dem Finanzmarkt irgendetwas zu tun. Wahrscheinlich wird da auch wieder nichts rauskommen, aber also wenn das nächste Mal irgendeine Bank umkippt oder irgendein Land dank irgendwelcher Banken umkippt, dann darf sich Frau Merkel aber schon mal dafür gratulieren, dass sie es wieder geschafft hat. Weil sie ihren fetten Hintern nicht in die Höhe kriegt. So, dann gibt's Islamkonferenz, die hat ein Arbeitspapier beschlossen. In Berlin hat die Deutsche Islamkonferenz beschlossen, schreibt zumindest die D-Radio Wissen Weltnachrichten von Montag, 17.37 Uhr. Hat die Islamkonferenz beschlossen, an welchen Themen sie künftig arbeiten will, also zu gut Deutsch gar nichts. So soll in den kommenden Jahren unter anderem ein bundesweit einheitliches Modell für islamischen Religionsunterricht entwickelt werden. Außerdem ist eine Studie zur unterschiedlichen Behandlung von Männern und Frauen geplant. Die Islamkonferenz war vor 4 Jahren vom damaligen Innenminister Wolfgang Schäuble ins Leben gerufen worden. Ziel war es, die Integration der in Deutschland lebenden Muslime zu verbessern. Politiker von Bund und Ländern diskutieren dabei mit Vertretern der Muslime. Mittlerweile wird das Gremium vom Innenminister Thomas de Maizière geleitet. 2 große muslimische Dachverbände nehmen aber nicht an der Konferenz teil. Zunächst war der Islamrat suspendiert worden, weil gegen seine Mitgliedsorganisation Mili Görüş strafrechtlich ermittelt wird. Daraufhin sagte auch der Zentralrat der Muslime in Deutschland seine Termine ab. Oder anders ausgedrückt, die Islam-Blubber-Konferenz hat beschlossen, dass sie nichts beschließt. Das ist so ähnlich wie die Bologna-Dingsbums. So, dann verlangt der DIW Mehrwertsteuer. Bäh. Die Diskussion um Sparmaßnahmen zum Stopfen des riesigen Haushaltslochs geht weiter. Das DIW schlägt eine Erhöhung der Mehrwertsteuer auf bis zu 25% vor. Eine Erhöhung des Normalsatzes von 19% auf 25% brächte jedenfalls dauerhaft über 50 Milliarden Euro Einnahmen. Ja, und auf der anderen Seite, wie viel Milliarden mehr Ausgaben? Weil nämlich, wenn man denn einen ordentlichen Hartz-IV-Satz haben will, der dann nämlich plötzlich auch geringfügig erhöht werden muss, weil jeder Lohn geringfügig erhöht werden muss. Oder anders ausgerückt, das funktioniert nicht. Ich kann nicht einfach an der Kostenschraube drehen, vor allen Dingen für alle. Na, das geht nicht. Aber hey. sagte jedenfalls DIW-Chef Klaus Zimmermann der Thüringer Allgemeinen, die Mehrwertsteuer sei einfach zu erheben und ergiebig. Er schlug auch vor, den eingeführten niedrigen Mehrwertsteuersatz für Hotelübernachtungen wieder rückgängig zu machen, weil er da nichts von hat. Das wird aber die FDP nicht mitspielen, das hat ja Pink Blub schon versucht im Februar. Pink Schwarf. Ne, im Februar, nur so ganz nebenbei. Aber ja. So, dann gab es Megaspar. Das reicht schon nicht mehr, normales Spar. Die Bundesregierung will ihre Ausgabe nach Informationen der Süddeutschen Zeitung im kommenden Jahr deutlich stärker kürzen als bislang bekannt. Grund ist, dass sich die Haushaltsperspektiven für 2011 etwas günstiger darstellen als zunächst befürchtet und Einsparungen deshalb leichter verkraftbar erscheinen als in den Folgejahren. Die Kürzungen sind notwendig, weil vom nächsten Januar an neu im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse greifen wird. Die neu im Grundgesetz. Sie schreibt vor, dass das um Konjunktureinflüsse bereinigte Staatsdefizit bis 2016 um 60 Milliarden Euro gesenkt werden muss. Bislang war geplant, den Fehlbetrag von 2011 an Jahr für Jahr um jeweils 10 Milliarden Euro zu verringern. Also zu gut Deutsch, sie sind der Meinung, die Krise sei vorbei. Dazu fällt mir dann nur ein, ja Leute, ihr habt noch nicht mitgekriegt, dass die Krise gerade erst in die zweite Runde gegangen ist. Aber ja, und da könnte man jetzt irgendwie groß sparen. Einfach mal so quer durch die Bank. Dann hat es sich am Mittwoch ausgesundet, Treffen der Gesundheitskommission abgesagt. Bundesgesundheitsminister Philipp Rösler wird seine Eckpunkte zur Reform der Krankenkassenfinanzierung nicht wie geplant am Donnerstag der Regierungskommission vorstellen. Er sagte den Termin ab. Die Eckpunkte zur Gesundheitsreform seien schon so konkret, dass Rösler zunächst Gespräche mit den Partei- und Fraktionsvorsitzenden von Union und FDP führen wolle, bevor er die Eckpunkte dann in der Regierungskommission vorstelle. Das teilte ein Ministeriumssprecher mit. Aha. Er ist also schon fertig. Er hat festgelegt, wie die Kopfpauschale aussehen soll, oder was? Gab es Dienstagabend. Ich habe es mir trotzdem erst am Mittwoch hier reingeklebt. Mittwoch früh, Steuererhöhungsdementi. Steuern werden laut Schäuble nicht erhöht. Natürlich nicht. Da fehlt übrigens noch das Wort derzeit. Ist ja gut. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble will die Sanierung der Staatsfinanzen ohne Steuererhöhungen bewältigen. Das entspreche den Vereinbarungen in der Koalition, sagte Schäuble in der ARD. Allerdings werde es wohl einen Subventionsabbau auch bei Steuervergünstigungen geben müssen. Wie wäre es damit? Wir bauen als erstes mal die Subvention von Hoteliers ab, die sowieso irgendwie keinen Sinn macht. Nein? Warum nicht? Also ja, Schäuble behauptet es. Gibt keine Steuererhöhung. Wie gesagt, da fehlt mir das Wort derzeit. Dann hat Westerbrülle gefordert, nämlich einen Umbau des Stabilitätspakts. Berlin in der Debatte um Reformen in der Eurozone fordert Außenminister Guido Westerwelle einen Umbau des europäischen Stabilitätspakts. Gebraucht werde ein schnelleres und unabhängigeres Sanktionsregime, das eher auf den Entzug von Geldern aus Brüssel, denn auf Strafzahlungen setzt. Das schreibt der FDP-Chef in einem Arbeitspapier, das der Tageszeitung Die Welt vorliegt. Zudem verlangt der Außenminister eine enger aufeinander abgestimmte Wirtschaftspolitik. Europa müsse sich an den Stärksten orientieren. Ah, ganz Europa soll sich dumm sparen. Und wenn wir dann alle irgendwie in der Grube sitzen, dann stellen wir fest, das war eine dumme Idee. Mann, Westerbrüller, geh weg. Wenn du schon keine Ahnung hast, dann halt doch einfach den Rand. Und dann gibt es einen Masterplan des Bundes zur Euro-Rettung, einen 9-Punkte-Plan, den hat das Handelsblatt nämlich aus Haushaltskreisen in der Eurozone erfahren. Oder sie will die Regierung damit Haushaltskrisen in der Eurozone vermeiden, die wirtschaftspolitische Überwachung und Koordinierung verbessern und einen Rechtsrahmen für eine geordnete Staatsinsolvenz schaffen. Staatsinsolvenz, ne? Wie gesagt, das wird nicht passieren, weil bei einer Staatsinsolvenz ja plötzlich die Banken weniger Geld hätten. Und das kann ja nicht sein. Die Banken dürfen doch nicht weniger Geld haben und damit wird eine Staatsinsolvenz niemals passieren. Griechenland hätte gerne insolvent gehen wollen. Die hätten einfach gesagt, okay, liebe Gläubiger, ihr kriegt kein Geld, geht weg. Zack, wären die fertig. Aber nein, das dürfen sie nicht. Deswegen, eine Staatsinsolvenz wird nicht passieren und deswegen glaube ich dem ganzen Scheiß auch nicht. So, dann geht's mal weiter in NRW. Pink Schwarf hat dann beschlossen, dass er opponieren will, habe ich aus Spon. Düsseldorf. Die FDP in Nordrhein-Westfalen hat Gesprächen über eine Koalition mit SPD und Grünen eine endgültige Absage erteilt. Die FDP kann die Einladung von SPD und Grünen zu Sondierungsgesprächen über eine mögliche Koalition nicht annehmen, sagte der FDP-Landesvorsitzende Andreas Pinkwart in Düsseldorf. Die Ampel und Jamaika sind keine Koalitionsoptionen mehr. Waren sie das denn jemals? Pinkwart reagierte damit auf die Einladung der SPD zu Sondierungsgesprächen auch an die Linkspartei. Die Offenheit der FDP gegenüber Gesprächsangeboten von SPD und Grünen ist damit beendet, erklärte der FDP-Politiker. Die Liberalen hatten zur Bedingung für Verhandlungen mit SPD und Grünen gemacht, dass diese auf Gespräche mit der Linkspartei verzichteten. Wozu mir ja immer noch die Frage aufdrängt, warum zum Kuckuck meint eigentlich eine Kleinstpartei, sie könne einer anderen Partei, die deutlich größer ist, vorschreiben, mit wem sie reden dürfe oder nicht. Na, das ist ein komisches Demokratieverständnis, was die Gelben da haben. Aber ja, also auf jeden Fall, jetzt hier von Freitag, hat Pink-Schwarz dann beschlossen, dass er jetzt dann doch nicht in die Regierung wollte. Dann hatten die Linken die Einladung angenommen. In der Kategorie unüberraschend oder eher unterraschend. Die SPD ist übrigens wütend auf die FDP. Die SPD reagiert zunehmend wütend und empört auf die Verweigerung von Ampelsondierungsgesprächen durch die FDP in Nordrhein-Westfalen. SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles sagte dem Hamburger Abendblatt, so eine miese Performance habe die FDP seit 1949 noch nicht geboten. Zuvor hatte SPD-Chef Sigmar Gabriel gesagt, die FDP wolle die SPD aus taktischen Motiven in eine rot-rot-grüne Koalition hineindrängen. Na, weil das ist ja im Wesentlichen das Ergebnis gewesen. Nein, wir reden nicht mit euch, und wenn sie dann nicht mit den Schwarzen ins Bett gehen wollen, dann bleibt ihnen nicht mehr so richtig viel. Ja gut, mit den Roten wollen sie jetzt auch nicht ins Bett, aber ja, ist jedenfalls Sonntag früh die Meldung gewesen. Dann stand gestern Abend, gab es dann eine Meldung, nee, die Sondierungsgespräche wären gescheitert, weil die Linken sich nicht von der DDR distanzieren würden. Wozu sich mir erstmal irgendwie die Frage aufdrängt, warum zum Kuckuck jetzt irgendwie die SPD plötzlich eine große Kotzerei will. Ich glaube, ich schaffe das hier nicht mehr über die Straße. Na, weil die einzige Konsequenz, die da jetzt rausplumpst, ist, dass plötzlich nur noch eine große Koalition übrig bleibt, weil die Gelben wollen ja nicht reden. Na, die Gelben wollen auch immer noch nicht wieder reden. Und das heißt im Wesentlichen, es gibt dann nur noch eine große Kotzerei. Dass dann die Kraft sich irgendwie vor die Presse stellt und verkündet, sie will aber einen Politikwechsel, finde ich dann in der Kategorie putzig. Weil bei einer großen Koalition ist sie der geringfügig kleinere Koalitionspartner und kann so Forderungen nach einem Politikwechsel nur sehr begrenzt durchsetzen. Oder anders ausgedrückt, das läuft für mich auf Neuwahlen raus. Neuwahlen oder die SPD zieht den Schwanz ein und macht alles, was die christlich zensierende Union will. Ja, ich meine, dann gibt es ja doch kein Problem für Schwarz-Gelb im Bundesrat. Kommt ja doch alles durch, weil die SPD ist doch schon umgefallen, bevor sie aufgestanden ist. Däh. Blabla. Sie begründete das Aus für die rot-rot-grünen Sondierungsgespräche unter anderem mit relativierenden Äußerungen der Linkspartei zur DDR-Vergangenheit. Wo ja dann sich auch irgendwie nicht ganz unberechtigt die Frage aufdrängen darf, was haben eigentlich irgendwie DDR-Vergangenheit mit der Landespolitik NRW zu tun? Na, also, ich meine, relativierende Äußerungen von irgendwelchen Politikern gegenüber irgendwelchen Vergangenheiten. Also wenn man das konsequent zu Ende denkt, dann darf die SPD niemals mit der CDU in, wo war Oettinger doch gleich? Baden-Württemberg? Zusammengehen. Ne, der Herr Filbinger, der war ja ein Nazi-Gegner. Na, da dürfen sie schon mal definitiv nicht. Das ist das, was mir jetzt so spontan einfällt, ohne dass ich drüber nachdenke. Da wird es sicherlich auch noch weitere Politiker mit ähnlichen Aussagen geben. Konsequent zu Ende gedacht darf also zu gut Deutsch die SPD auch nicht mit der CDU ins Bett gehen, weil die relativiert ja den ganzen alten Nazi-Scheiß immer noch, bis heute. Na, Erika Steinbach fällt mir da spontan ein. Aber hey, das ist ja alles Zufall. Also jedenfalls haben sie beschlossen, sowohl SPD als auch Grüne wollen nicht mit den Linken, warum auch immer. Da hat dann die große Medienkampagne gegen eine Koalition mit den Linken dann also doch Erfolg gehabt. Und nachdem die FDP ja schon gesagt hat, nein, sie will nicht, kommt jetzt also entweder eine große Koalition oder siehe Hessen auch wieder gar nichts. So, was davon jetzt irgendwie besser ist, weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, wie eine Neuwahl ausgehen würde. Gut, genau genommen weiß das ja eh niemand. Aber es fällt auf jeden Fall in die Kategorie, hä? Also, ja, die SPD möchte nicht regieren, die SPD möchte regiert werden. Ja, das können sie haben, das könnten sie aber eigentlich auch billiger haben. So, dann haben wir hier noch aus Großbritannien eine VDS-Begrenzung. Der konservative britische Premierminister David Cameron und sein Vize Nick Clegg haben von den Liberaldemokraten haben sich in ihrer Koalitionsvereinbarung auf eine Stärkung der Grundrechte und einen Rückbau des Überwachungsstaates verständigt. Die beiden Regierungsparteien sind sich demnach einig, ein volles Maßnahmenprogramm zur Umkehr der massiven Erosion der Bürgerrechte unter der Labour-Regierung zu implementieren. Der Grad der Staatseingriffe müsse zurückgefahren werden. Großbritannien gilt seit längerem nicht nur aufgrund der schier flächendeckenden Videoüberwachung als Vorreiter bei der Anwendung von Überwachungstechniken. Ja, also sie wollen zu gut Deutsch den ganzen Überwachungsscheiß zurückdrehen. Ob ihnen das noch gelingt, ist dann noch die andere spannende Frage. Und auch den D-Bill, den Digital Economy Bill, wollen sie wohl noch irgendwie ein wenig beschneiden. Das wird allerdings wahrscheinlich, also wenn die so lange brauchen, wie ich schätze, dass sie brauchen, wird das eine Weile dauern. Aber ja. Wie hießen doch gleich die Viecher? Ich habe schon mal irgendwo gesehen oder gehört, wie die Viecher hießen, die hier so komische Geräusche machen. So digital klingen. Dann gab es auch noch eine Meldung aus NRW, dass nämlich die Linken doch nicht bespitzelt würden. Der Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen hat den bislang einzigen Abgeordneten der Linken im Düsseldorfer Landtag, Rüdiger Sagel, nicht bespitzelt. Geht aus einem Schriftsatz des Düsseldorfer Innenministeriums hervor, der der Frankfurter Rundschau vorliegt. Es gebe keinen Anhaltspunkt dafür, dass sich Rüdiger Sagel gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung wendet. Oder anders ausgedrückt, die Argumente von wegen mit den Linken kann man nicht koalieren, weil die Linke im Landtag ja von Verfassungsschutz beobachtet wird, war dann auch ein bisschen dünn. Ja, ja, ist bevor dann die SPD beschlossen hat, dass sie in die Opposition gehen will. Oder so ähnlich. Das Ganze ist auch vom letzten Freitag inzwischen ein wenig outdated. Ja, ist ja gut. So, dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke wohnt auch diese Woche mal wieder Alison Krauw. Mit dem 5. Titel aus dem Album This Little Bird, Ce Petit Oiseau. Originals heißt das Ding, glaube ich, sogar mit Titel in Klammern, aber ja. Der 5. Titel aus dem Album jedenfalls trägt den Namen Now, ist 4 Minuten 55 lang. Gefunden habe ich das Album und noch viel mehr von der Frau auf Jamendo.com zum kostenlosen und völlig legalen Download. Gefolgt ist das Ganze von einem Ausschnitt aus der HR2 der Tag-Sendung vom 10. Mai. Zum Thema Merkel-Politik, die ist dann 3 Minuten 34 lang, also der Ausschnitt, nicht die Sendung. Die war eine knappe Stunde. Das kriegt ihr jetzt auf die Ohren. Ich sag dann Sonne. Und viel Spaß mit Now von Alison Krauw und der Merkel-Politik. Und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt. As I walk this heart alone, I wonder exactly why it is I leave, when there's nothing there for me to return to other than blind faith with a lack of believing. And not to say that I have nothing, I have everything and I am grateful, but my head is trying to tell me something. In this state of mind I feel so hateful, and I don't understand, and I'm not gonna try to be kind. Now that I've seen it, I couldn't run away, no, even if I wanted to, yeah. Now posed without solutions, and in my realm of indecision, finally I feel as though I can see something, and though this beacon's ever flashing, I can't revisit without rehashing. When I'm stuck in where I created fear, I cannot fix myself from here, and I'm starting to understand. Said I believe something because now that I've seen it, I couldn't run away, no, even if I wanted to. Yes, now that I've seen it, oh, even though I'm leaving, every bit of me is still there. Vor 5 Jahren wünschte sich Angela Merkel als Ergebnis der Bundestagswahl eindeutige Mehrheiten, damit wir mit klaren Verhältnissen im Bundestag und im Bundesrat durchregieren können, erklärte sie. Als sie dann mal gefragt wurde, was sie denn mit durchregieren gemeint haben könnte, sagte sie, mit durchregieren meinte ich, dass man zuhört. Nicht sehr logisch, aber typisch Merkel. Sie fühlte sich erwischt und fuhr eins ihrer beliebten Ausweichmanöver ins Unbestimmte. Natürlich wusste jeder, was gemeint war. Klare Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat heißt, kein Widerspruch gegen die Wünsche der Regierung. Schwarz-Gelb hat eine deutliche Mehrheit im Bundestag und bis gestern gab es auch eine im Bundesrat. Warum also hat Angela Merkel nicht durchregiert? Naja, dazu müsste sie klare Vorstellungen haben von dem, was sie will und was innerhalb der Koalition durchzusetzen ist. Klarheit in der Steuerpolitik hat sie versprochen. Stattdessen kabbelten sich FDP und CSU monatelang wie die Kinder. Ergebnis: eine Lachnummer namens Wachstumsbeschleunigungsgesetz, das Familien, Firmen, Erben und Energieerzeuger begünstigen soll, damit sie die Konjunktur ankurbeln. Daraus machten die Koalitionäre selbst ein elend nervtötendes Gezänk um niedrigere Mehrwertsteuern im Hotelgewerbe. Eine vernünftige und nachvollziehbare Gesundheitsreform hat Merkel versprochen. Stattdessen auch hier Kampf bis aufs Messer zwischen CSU und FDP. Am Ende kommt doch wieder nur Klientelpolitik heraus, nämlich das Kopfpauschalenmodell von Gesundheitsminister Rösler. Das heißt, am Ende sind wir natürlich noch lange nicht mit diesem Streit, denn seit der Abwahl von Schwarz-Gelb in Nordrhein-Westfalen hat eine Kopfpauschalengesundheitsreform keine Chance mehr im Bundesrat, selbst wenn sie im Bundestag eine hätte. Das Debakel der Afghanistan-Politik, den Streit um Erika Steinbach, das Gerangel um Laufzeiten von Atomkraftwerken lassen wir jetzt mal beiseite. Bleiben wir bei den großen Linien. Wir gehen besser aus der Krise hervor, als wir in sie hineingegangen sind. Das hat Angela Merkel, wenn nicht versprochen, so doch als Perspektive ihrer zweiten Regierungszeit vorgegeben. Die Griechenland-Krise hat gezeigt, was davon zu halten ist. Kein deutsches Geld für Griechenland, das war die populistische Parole, die sie zunächst ausgab. Und sie ließ sich von der Bild-Zeitung als eiserne Kanzlerin feiern, als eine Art Angela Bismarck. Dabei hat sie von Anfang an gewusst, dass sie diese Position nicht wird durchhalten können, ohne eine Eurokrise heraufzubeschwören. Sie hat ganz offensichtlich im Hinblick auf die NRW-Wahl diese Gefahr billigend in Kauf genommen. Sie hat dabei eine doppelte Niederlage erlitten. Bezahlen müssen wir. Dabei hat sie noch vor der Griechenland-Krise so ganz nebenbei offenbart, was sie tatsächlich unter Durchregieren versteht. Durchregieren in dem Sinne, dass ein Gesetzgebungsverfahren in kürzester Zeit abgeschlossen werden muss, gibt es in Deutschland nur punktuell, wenn es ein Thema gibt, das sofort gelöst werden muss, sagte sie. Und weiter? Bei der Bankenkrise zum Beispiel war es zwingend und ist gut gelungen. Da haben wir die Fähigkeit aller deutschen Institutionen, in ganz kurzer Zeit handlungsfähig zu sein, eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Angesichts der Tatsache, dass das Parlament bei den Milliarden für die Bankenrettung überhaupt nichts zu entscheiden hatte, wird klar, was sie meint. Sie ist am liebsten Notstandskanzlerin, die in Krisensituationen ohne den Bundestag oder mit einem Abnick-Parlament wie im Fall Griechenland regiert. Das heißt durchregieren. Die harte demokratische Arbeit, Menschen überzeugen, Mehrheiten gewinnen, Überzeugungen durchsetzen, ist offenbar nicht ihr Ding. Denn dafür müsste man ja Überzeugungen haben. Angela Merkel ist eher ein intellektueller Wattebausch. Mal bin ich liberal, mal bin ich konservativ, mal bin ich christlich-sozial. Und das macht die CDU aus. So hat sie sich im vorigen Jahr mal selbst definiert. So sieht denn auch ihre Politik aus. Es ist eine Politik von Fall zu Fall.